Programm Volksmusik von Radio Heimatmelodie.de ist ein Produkt der Feedback Mobile Services GmbH mit Sitz in 93047 Regensburg, Rathausplatz 3. Geschäftsführung Robert Hirschmann. Für unaufgefordert eingesandte Materialien, Tonträger, Fotos oder Manuskripte können wir keine Haftung übernehmen. Es ist 0 Uhr. Radio Heimatmelodie. Die Nachrichten. Im Studio Thomas Bleskin.